ich nicht mehr, nur einsam, dass es jemand sieht. Oh, ich bin der große Blender, leb nur in der eigenen Welt. Ich spiel mein Spiel noch beschämt, ich nun fühl, du verließ mich, lässt mich bei mir selbst. Zu stark ist der Zwang, dir etwas vorzuschreiben. Zu stark, wie ich fühl dann, was mein Herz nicht verbergen kann. Oh, ich bin der große Blender. Lauf rum wie ein Klon. Ja, ich schein nicht zu sein, mehr ich war, nicht wahr. Ich trag mein Herz wie eine Krone. Tu so, als wenn du wärst noch da. Zu stark ist der Zwang, etwas vorzuspielen, zu stark, wie ich fühle, was mein Herz nicht verbergen kann. Oh.